Mr. Bonamassa, you got a huge output. Sie haben ja einen unglaublich hohen Output. Nach ihrem Soloalbum Different Shades of Blue steht nun eine Veröffentlichung mit ihrer anderen Band Rock Candy Funk Party an. Dabei ist doch soeben noch eine CD und DVD mit einem Oldschool Blues Programm erschienen. Wohin geht ihre musikalische Reise? Where does your musical journey lead? Well, it was a tribute to Mike Waters and Howlin' Wolf. And I'm really proud of it. It came out great. Muddy Wolf at Red Rocks ist ein Tribut an Muddy Waters und Howlin' Wolf, zwei enorm einflussreiche Bluesmusiker. Waters gilt ja als Begründer des modernen elektrischen Blues. Wir haben im legendären Red Rock Amphitheater in Denver, Colorado ein Konzert vor allem mit Stücken dieser beiden gespielt. Und das hat nicht nur uns großen Spaß gemacht, sondern es kam auch gut an. Ich war überwältigt, dass da knapp 9000 Menschen erschienen sind, um diese Bluesgrößen zu feiern. Aber ich hatte auch eine starke Band dabei. Ich meine, hallo, alleine Reese Winans an der Orgel, ein Mitglied von Stevie Ray Vaughans Double Trouble. Und so haben wir uns also entschieden, mal wieder ein bisschen mehr in die traditionelle Blues-Schiene einzubiegen. Oh, ich dachte, auf diesem Gleis führen sie schon längst. You know, it's kind of the first in a series. Like this year we're going to do the Three Kings. Ab August mache ich eine Tour durch die Staaten, die den Three Kings of the Blues gewidmet ist. Freddie, Bibi und Albert King. Und das ist auch neu für mich, dieses alte Programm, eine neue Herausforderung, bevor ich dann wieder zu meinen eigenen Platten zurückkehre. Wie unterscheidet sich dieses Oldschool-Programm denn von Ihrer eigenen Musik? Naja, wegen der Songauswahl. Das ganze Material musste ich erst einmal lernen. Und da hatte ich wirklich großen Respekt vor, denn Stücke von Howlin' Wolf zu singen, war für mich echt eine Herausforderung. Und mein Gott, Muddy. Aber ich bin, wie gesagt, auf den Geschmack gekommen. Bei der Tour jetzt im Sommer habe ich gleich drei sehr starke, gewichtige Legenden, an deren Material ich mich heranwage. Und dann auch noch BB. Wow. Ich bin schon ganz aufgeregt, aber es wird den Zuschauern sicher gefallen, denn es ist schon eine große Freude, diese Musik zu spielen. Sie spielen Blues, sind für die Keeping the Blues Alive-Bewegung aktiv, erzählen in Schulen über die Herkunft dieser Musik. Sie tun eine Menge für das oft in der Defensive befindliche Blues-Genre. Ich tue ein bisschen was. Irgendwie bin ich dabei aber auch ein polarisierender Typ im Blues. Entweder die Leute mögen mich und meine Musik oder sie hassen sie. Ich scheue zumindest keine Risiken, probiere Neues, habe keine Lust, etwas, mit dem ich mal erfolgreich war, die nächsten 10 Jahre immer wieder aufzuführen. Ich brauche Abwechslung. Auch deshalb spiele ich so viele Konzerte, denn das ist jedes Mal unterschiedlich. Wie kamen Sie auf die Idee, Muddy Waters oder jetzt Albert oder Freddie King zu spielen? Well, you know, it goes back to where the kind of music that I love started, you know, so I'm a British blues guy. Das geht schon irgendwie auf meine Anfänge zurück. Als ich damals zum ersten Mal Blues aus England hörte, war ich wie elektrifiziert. Und dann habe ich mich gefragt, was hat diese Jungs wie etwa die Jeff Beck Group, Eric Clapton and Cream, John Mayall and the Blues Breakers damals inspiriert? Wer waren ihre Vorbilder? Und stieß dann auf Muddy Waters, Howlin' Wolf, die drei Blues Kings und unter anderem auch auf Robert Johnson. Also habe ich die traditionellen Blues-Schuhe angezogen und bin zurückgelaufen. Ich war ja eigentlich immer mehr ein Blues-Rocker, mehr Rock als Blues. Aber jetzt habe ich mich wieder aufs Neue in den Blues verliebt. Was ist der Unterschied zwischen den Black Keys, die sich ja auch als Bluesband beschreiben, und ihrem Schaffen? Die Black Keys waren in einer Sache sehr erfolgreich, die ich nicht geschafft habe. Ich erreiche die jüngeren Generationen nicht. Meine Musik ist einfach nicht attraktiv für junge Menschen, da sie eben doch rückwärtsgewandt ist, nicht modern klingt und so sehr eine spezifische Ära hochleben lässt. Und die Black Keys und Jack White haben einen kleinen Zaubertrick geschafft. Sie haben Teenager überzeugt, Blues zu hören, ohne dass sie wissen, dass es Blues ist. Das Genre hat einfach den Ruf, nur alt und rückwärtsgewandt zu sein. Aber das stimmt nicht. Auch am Beispiel der Black Keys oder Jack White kann man es sehen. Oft wird geraten, sagt nicht, dass ihr Blues macht. Aber warum denn bloß nicht? Oder sag nicht das Wort Jazz-Fusion, weil dann viele Leute gleich dicht machen. Klar gibt es schlechte, langweilige Jazz-Fusion, aber es gibt eben auch viele gute. Nur ist auch dieses Genre nicht besonders populär. Was ist denn an Ihrem Programm populär? Blues ist Musik, die Spaß machen soll, zum Tanzen animiert. Blues ist ja niemals nur mit schlechten, negativen Gefühlen belegt. Dieses Gerücht hält sich hartnäckig, vor allem bei jenen, die keinen Blues hören. Also, das Programm soll Spaß machen. Keiner spielt ja Musik, die mit Absicht negativ intendiert ist, oder? Ah, doch, ich wüsste schon ein paar Namen, nämlich, nee, sage ich jetzt natürlich nicht, mein Anwalt hat gerade Urlaub. Für die anstehende Tour jetzt habe ich meine Gitarrenanlage drastisch reduziert, weil die dicken Verstärkertürme, die ich sonst benutze, in dieser Musik nichts verloren haben. So eine dicke Anlage ist nicht im Sinne solch eines reduzierten ursprünglichen Programms. Keine Batterie an Effektgeräten, nur ein Booster und ein Wah-Wah, keine hintereinander geschalteten Verstärker. Dieses Mal stecke ich eine gute Gitarre direkt in einen Verstärker, Mikro davor, fertig. Ist einfach ehrlicher. Nur am Anfang, wenn wir das Hendrix-Intro spielen. Except for the beginning, when we do. Could we do a Hendrix-Intro? Ich habe gerade die 1960er Les Paul auf den Knien. Ist der Sound, der da hinten aus dem Badezimmer kommt, nicht cool? I like the sound of the amp in the bathroom. It's great, it's killer. A little reverb. Da hinten im Bad steht ein 20-Watt-Verstärker, den ich schön aufgerissen habe. Dann habe ich die Tür zugemacht und bekomme den natürlichen Hall dieses kleinen Badezimmers. Das ist der reduzierte Sound, den ich meine. Ist alles ein bisschen anders als sonst immer, das macht es aber für mich aus.